Gott, Vater, Ehre, Ehre, Ehre sei dir, Gott, Sohn. Ja, ich liebe dich und ich lobe dich und ich preise dich, Gott, Vater. Ja, ich liebe dich und ich lobe dich und ich preise dich, Gott, Sohn. Denn was du für mich gemacht und am Kreuz vollbracht, als ich jemals denken kann. Und dein Schmerz, der war so groß in deinem Todeslos, er war so, dass man ihn nicht beschreiben kann. Und darum Ehre, Ehre, Ehre sei dir, Gott, Vater. Ehre, Ehre, Ehre sei dir, Gott, Sohn. Ja, ich liebe dich und ich lobe dich und ich preise dich, Gott, Vater. Ja, ich liebe dich und ich lobe dich und ich preise dich, Gott, Sohn. Und nun bin ich hier erlöst von dem Bösen auf der Erde. Keine Macht kann mich trennen von dir. Denn was ist mein Leben wert, wenn ich lebe mit dem Schwert und ich finde den Weg zu dir? Und darum ich liebe dich und ich lobe dich und ich preise dich, Gott, Vater. Ja, ich liebe dich und ich lobe dich und ich preise dich, Gott, Sohn. Alle Sünde ist nun fort und vergeben durch dich, Herr, hab Dank für dein Wort in mein Leben und mich. Nimm mich auf in deinem Reich und ich folge dir sogleich, dahin, wo du hast den Platz bestimmt für mich. Und darum Ehre, Ehre, Ehre sei dir, Gott, Vater. Ehre, Ehre, Ehre sei dir, Gott, Sohn. Ja, ich liebe dich und ich lobe dich und ich preise dich, Gott, Vater. Ja, ich liebe dich und ich lobe dich und ich liebe dich, Gott, Sohn. Herr, hab Dank für meine Freude und hab Dank für meinen Schmerz. Herr, hab Dank für Licht und Dunkel, dein Erbarmen und dein Herz. Herr, hab Dank für meine Brüder und Geschwister, die du gibst. Herr, hab Dank für die Familie, die du auch so wie mich liebst. Und darum Ehre, Ehre, Ehre sei Gott dem Vater. Ich liebe dich und ich lobe dich und ich preise dich, Gott, Vater. Ja, ich liebe dich und ich lobe dich und ich preise dich, Gott, Sohn. Gott, ich bin in deiner Gnade, deinem Heil, deinem Licht. Vor wem sollte ich mich fürchten? Nein, ich brauche es nicht. Treuer Hirte, du bist da und du gibst deinen Geist, der den Weg mir zu dir und den unseren weiß. Und darum Ehre, Ehre, Ehre sei dir, Gott, Vater. Ehre, Ehre, Ehre sei dir, Gott, Sohn. Ja, ich liebe dich und ich lobe dich und ich preise dich, Gott, Vater. Ja, ich liebe dich.